Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 369. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich wie Gandotra heiße. Thema diese Woche, wie Gandotra liegt falsch. Der hat ja richtig daneben gehauen, ja, aber mehr gleich dazu. Jede Menge News gibt's auch, da muss ich mich ranhalten heute. Dafür gibt's nichts in der Community. Aber die App der Woche hat's dann wieder in sich. Unfassbar diesmal, ja. Irre. Ja, Thema Vigandotra liegt falsch. Er hat so richtig ins Fettnäpfchen getreten. Er ist ja seit 4 Jahren nicht mehr bei Google und anscheinend ist dort auch sein Verständnis von Android hängen geblieben. Ja. Das scheint er seitdem nichts mehr in der Hand gehabt zu haben. Oder er hat ein paar Probleme. Ja. Denn was hat er getan? Er hat gesagt, dass Android 4 Jahre oder einige Jahre hinter dem iPhone her ist, was Fotografie betrifft. Das muss man sich mal geben. Es wurde ja letztes Jahr mit dem Google Pixel gezeigt, dass das beste Smartphone für Bilder, das war eben das Google Pixel, nicht nur das iPhone 7, mittlerweile ist auch das Samsung S8 vorbeigezogen am iPhone 7. Und ich denke mal, das spricht Bände. Ja. Es ist mir nicht ganz klar, warum dies so krass gesagt wurde von Vigandotra. Auf jeden Fall ist es genau das Gegenteil ist der Fall. Android hat extrem aufgeholt. Seit 2013 kann man sagen, etwa ging es da schnell voran. Und 2013 hätte man es noch keine sagen, was Vigandotra gesagt hat. Aber der ehemalige Chef von Google Plus sozusagen, ja, der ist ja dann auch gegangen oder gegangen worden, ich weiß es nicht genau. Da wurde dann eben wohl ein bisschen Porzellan zerbrochen, ja. Ansonsten kann ich mir so eine Aussage nicht erklären, ja. Das ist, also um es mal kurz und schlicht und ergreifend zu sagen, diese Aussage von Vigandotra ist absolut falsch. Das ist so ziemlich das Lächerlichste, was ich von einem Mann diesen Formats in den letzten Jahren gehört habe. Das ist vollkommener Blödsinn. Also man kann sich zwar drüber streiten, so über die Feinheiten, ja, das mag durchaus sein, aber dass da irgendwas hinten dranhängen würde, das ist einfach Blödsinn. Ja. Es tut mir echt leid, dass jemand wie Vigandotra sowas Dummes sagen kann. Ja. Da ist wirklich Schicht im Schacht bei mir. Das sieht übrigens auch, oder sehen übrigens auch einige andere Experten so. Beispielsweise findet da Android Central ziemlich klare Worte dagegen. Und die haben auch noch etwas zutage gefördert, was vielleicht das insgesamt erklären könnte. Der gute Mann, das ist ein kleiner Wendehals, ja. Das heißt, er hat sich da in seiner Zeit mehrfach 180 Grad gedreht. Zuerst mal hat er bei Apple gearbeitet, zusammen mit Steve Jobs gearbeitet, ja, an eben genau dieser Geschichte wegen, über Google Apps und so weiter, ja, da gab es dann schon mal Reiberei und damals sagte er dann, nachdem er dann auch weggegangen ist sozusagen auch von diesem Projekt, dann hat er auch Apple torpediert und hat da auch klar gesagt, wenn es zum Beispiel nur Apple geben würde, dann gibt es nur ein Gerät, ein Netzbetreiber, eine Firma und das wäre absolut schlecht. Das ist nicht die Zukunft, die ihr haben wollt, ja, hat er dann gesagt. Dann 2011 bis 2013 sagte er, wir sind dabei, Nexus-Geräte mit unglaublich großartigen Kameras herzustellen. einfach abwarten und sehen. Ja. Und 4 Jahre später ist er auf einmal wieder im iPhone-Camp. Ja. Will er einen Job bei Apple oder wie weiß ich nicht. Das sagt er knallhart, ja. Ich würde niemals ein Android-Gerät bauen, wenn ich mich um Fotografie kümmern, Android-Gerät kaufen, wenn ich mich um Fotografie kümmern würde. Wenn du wirklich an großartiger Fotografie interessiert bist, dann kaufe ein iPhone. Wenn es dich nicht interessiert, ein paar Jahre hinten dran zu sein, kauf ein Android. Das ist absurd. Absolut absurd. Ja. So, also vom Google Pixel hat er wahrscheinlich noch nie was gesehen, von den neuen Samsung-Geräten auch nicht. Ja, ist schon schlecht, wenn man hinter seinem iPhone-chen sitzt, ne, und sonst nichts kennt. Leute, die beides kennen, sehen es zumindest mal ein bisschen differenziert, ja. Wie gesagt, man kann durch persönliche Vorlieben durchaus sagen, nö, also das Fotografieren mit dem iPhone ist besser, ja, kann man durchaus sagen. Oder eben auch, nein, Android hat bessere Qualität bei einigen Geräten, ja, kann man auch sagen. Was man nicht sagen kann, ist, dass da so eine große Kluft besteht, das ist einfach lächerlich, ja, und das, wie gesagt, das prangert dann auch Android Sandra an. Ich lass den Artikel mal schön verlinkt, dass ihr das tatsächlich mal, dieses unglaubliche Ding da sehen könnt. Gleichzeitig sagt auch Android Central, die haben auch schon sogenannte Blindtests gemacht. Das heißt, die haben Bilder vorgelegt bekommen und wussten nicht, von welchen Geräten das ist. Ja. Und die Wahl ist dann eben ganz klar gefallen. Pixel und ich glaube Samsung Galaxy S8 war vor iPhone 7 bei diesen Tests. Ganz einfach. So hat es auch die unabhängige Firma DxOMark, oder wie man das, wie man die aussprechen will, gezeigt. Die hatten ja auch das Google Pixel, die Google Pixel Kamera höher bewertet als die des iPhone 7. So. Und ja, deswegen ist das Mumpitz. Ne? Außerdem, zu diesem Spruch, wenn man wirklich an Fotografie interessiert ist, hat man ein iPhone, schreibt Android Central eigentlich nur in 2013 vielleicht. Ja, mehr bräuchte man eigentlich dazu nichts, nicht mehr zu sagen, aber man sieht auch, dass Vigandotra auf seinem Facebook-Account eigentlich nur noch Bilder schießt von seiner Family, weiß nicht, was er für ein Problem hat mit Android jetzt, aber wie gesagt, manchmal ist die Ex-Firma halt doch schon verhasst. Ja, und wenn man dann auch noch nichts mehr anderes sieht, ja, dann, ja, okay. Auf jeden Fall meint Android Central, dass Gandotras Sicht der mobilen Betriebssysteme dann eben ein paar Jahre zurückhängt, nicht etwa Android in der Geschichte. Ja. Gut, ich könnte jetzt hier mit technischen Daten rumschmeißen, rumwerfen, ja. Aber das war ein Aufreger, das war so ein richtiger Aufreger der Woche, finde ich, ja. Das ist fast so aufregend, wie eben, dass jetzt morgen der offizielle Verkauf von Google Home starten soll in Deutschland, ja, genau. Da bin ich mal gespannt, ob es klappt. Dreimal dürfte raten, wer halt nachts um 12 Uhr vom Computer sitzt. Ja? Ich hoffe nur, dass die nicht irgendwann um 1 Uhr oder sowas das Ding freischalten, dann ist alles bestellt und wenn ich morgen früh aufwache, ist alles verkauft. Ne? Wunderbar. Ja, ist der da Fan. Naja, egal, zurück zum Thema. Ich bin schockiert. So sind viele Leute schockiert. Mich würde es nicht wundern, wenn Vigandotra demnächst anfangen würde bei Apple. Ja. Also ein besseres Bewerbungsgespräch kann man eigentlich nicht mehr führen, als das öffentlich sozusagen. Ja. Mittlerweile wird das Samsung Galaxy S8 als das beste Smartphone-Kamera Gerät gewählt, wo man nur hinguckt. Ja, dicht gefolgt vom Google Pixel auf dem zweiten Platz. Ja, und sogar das LG G6 war nur knapp dahinter. Ja, und das vierte, auf dem vierten Platz findet sich dann das iPhone 7. Und gut, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Höchstens noch Vikandotra, kauf dir eine neue Brille, du brauchst sie unbedingt, ja. Nimm deine iPhones von den Augen und guck dich mal um, bevor du solche unqualifizierten, dummen Bemerkungen von dir gibst. Danke. Gut, damit ist das Thema Vikandotra abgeschlossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir kommen zu was anderem, nämlich zu den News. Daydream VR Update für das Samsung S8, S8 Plus. So sieht's aus. Google hat's ja schon versprochen. Nicht nur das Google Pixel wird offiziell Daydream VR Unterstützung bekommen, sondern auch einige andere Geräte. Und jetzt ist es offiziell angekündigt, das Daydream Ready Update wird jetzt ausgeliefert an Samsung Mobile für eben dies zu integrieren für das Samsung Galaxy S8 und S8 Plus. Das muss natürlich dann eben noch auf die Geräte dann kommen von den Benutzern. Ja. Oh, ihr wisst ja, so VR-Geschichten sind nicht so meine Sache, aber immerhin wird da zumindest mal hier geliefert. Warum jetzt nur das S8? Ich weiß es nicht. Oder warum jetzt gerade nur das S8? Aber 11 verschiedene Geräte sollen bis Ende des Jahres dann eben mit Daydream VR laufen. Das muss Google auch ziemlich heftig pushen, weil Facebook hat da die Hände groß im Spiel. Und Apple wird auch wohl, so lauten die Gerüchte, mit dem nächsten iPhone eventuell groß in VR einsteigen. Und das sollte man nicht unterschätzen, denn man kann Apple alles Mögliche vorwerfen, ja, aber nicht, dass sie jetzt nicht ein Händchen hätten, für solche Sachen zu etablieren. Und wenn sich Google dann nicht beeilt, dann ist der VR-Markt eben weg an Apple. Ja, das ist ganz klar. Und wie gesagt, Facebook hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Facebook hat eben viele Nutzer, die möglicherweise da dann VR ja, nutzen würden. Ja, erste Versuche hat man ja schon gemacht. Die liefen allerdings nicht so gut. Die Benutzer haben das VR nicht so gut angenommen, weshalb auch Samsungs Zusammenarbeit mit Facebook dann irgendwo ins Stocken kam. Ja, mittlerweile hört man auch gar nichts mehr groß davon. Aber trotzdem, ja, man sollte es nicht aus den Augen lassen. Ich selbst, wie gesagt, halte von VR für die allermeisten Sachen her nichts. Ja, ich will nicht sagen, dass das irgendwie kein Potenzial hätte oder so. Im Gegenteil, ich finde eigentlich die virtuelle räumliche Integrierung in eine Gesamtumgebung so ganz gut, nur momentan fehlt es einfach an den vernünftigen Anwendungen dafür. Ja, ist einfach. Also da hat ehrlich gesagt Sony mit der PS4 Pro vielleicht noch die größten Anwendungschancen, nämlich Spielen. Ja, Spielen, das ist etwas, wo ich mir das absolut vorstellen kann, das auch mal zu nutzen. Ja. Da will ich sowieso nichts von meiner Umgebung hören und wissen. Hm. Und da dann in die Welt eintauchen ist gut und so ist, und man hab's mir auch nicht gekauft, ja, weil es auch da noch keine vernünftigen Spiele gibt, die ich jetzt mag. Aber wenn zum Beispiel GTA 6, ja, mit diesem VR-Headset funktionieren würde, dann dreimal dürfte er raten, wer sich das sofort holen würde. Ja. Ja, so ist es. Technisch bessere Apps sollen jetzt prominenter gelistet werden im Play Store. Und andere, die eben jetzt sagen wir mal schäbisch programmiert sind, langsam oder besonders ressourcenverschwendend sind, ohne dass es unbedingt sein muss, die werden abgewertet im Play Store und verschwinden so ein bisschen in den Hintergrund. diese Ankündigung kann ich nur gutheißen von Google. Es ist zwar, und das möchte ich auch gleich wieder vornherein sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert, denn ich habe nur Googles Wort, dass die wirklich rein nur danach gehen. Und wenn ich sehe, was die momentan an Zensur bei YouTube betreiben, an richtiger Zensur, ja, wo einfach Leute mit Meinungen, mit bestimmten Meinungen einfach diskriminiert werden, dann muss ich ganz klar sagen, bin ich mir auch nicht ganz mehr so sicher, wie das mit diesen Apps aussieht. Ja, wenn es jetzt rein von den technischen Sachen her wäre, so wie das Google auch sagt, dann wäre das sehr zu begrüßen, da wäre ich sehr dafür, denn das Problem ist, dass es, und da können wir wirklich nicht drum herum reden, dass wir unter Android eine Menge Mist haben an Apps. Wirklich Apps, wo ich denke, warum haben die das nicht einfach sein gelassen, ja, und sind beim iPhone geblieben, wenn sie das nicht wollen. Wenn die keine vernünftigen Apps schreiben wollen für Android oder es nicht können, dann sollen sie aufhören, sollen sie bei iPhone bleiben. Dann brauchen sie das Geld von Android-Nutzern auch nicht in der Tasche zu haben. So sieht's aus. Ja. Und ich finde gut, dass diese Apps jetzt mal ein bisschen in den Hintergrund kommen und andere Apps, die wirklich gut programmiert sind, sich ein bisschen in den Vordergrund spielen. Allerdings auch da einige Google-Apps, ja, die müssten dann aber auch so ein bisschen in den Hintergrund treten, ja, wenn man dieser Prämisse ja folgt, denn die sind teilweise auch nicht ganz so wunderschön programmiert, ja. Und es sind natürlich auch, ist auch die Frage, wie das mit den prominenteren Apps aussieht, weil eins steht fest, ob Pokémon Go ob Pokémon Go Fan wie ich oder nicht, die Niantic App von Pokémon Go ist technisch gesehen eine Katastrophe. Die stürzt ab, so wie noch keine andere App auf meinen Android Smartphones. Noch nie so eine App so oft abgestürzt wie Pokémon Go. Ja, die ist lahm, die braucht unwahrscheinlich Ressourcen für ein Spiel, das eigentlich noch nicht mal annähernd die Ressourcen brauchen würde, wie das zum Beispiel geht, wie man so Ressourcen ausnutzen kann, das sieht man dann nochmal in App der Woche dann, ja, später. Also, kurz gesagt, die Grafik sind schlecht und so weiter, ja, aber so ein Spiel mit der Grafik, mit dem Aufbau, mit der Spieltiefe, mit der technischen Anspruchslosigkeit, muss ich fast sagen, ja, das müsste auf einem uralt Smartphone laufen, ja, mit 1 GB Speichern fertig. Und zwar flüssig, ohne Probleme. Fakt ist, selbst an High-End-Geräten ruckelt das Teil verbraucht Strom ohne Ende, nicht nur wegen dem GPS-Signal, sondern eben auch, weil es so grottenschlecht programmiert ist, dass es Ressourcen abgreift, ohne Ende, und die Telefone in die Knie zwingt, wie kaum eine andere App. Ja. Unfassbar, muss ich sagen. Und was ist jetzt mit so einer App wie Pokémon Go? Ja, die müsste ja eigentlich in den Hintergrund rücken. Die ist grottenschlecht programmiert. Also, genau das, was eben hier bestraft werden soll. Ja. Ich meine, vorabgesehen, klar, ich spiele es auch natürlich immer, jeden Tag, ja, weil es einfach genial ist. Aber die App ist alles andere als genial, technisch gesehen. Ja. Und das müsste dann auch ja Einfluss haben. Das mag ich aber eben zu bezweifeln. Da haben wir schon wieder die Unterscheidungen. Ja. Technische Müll-Apps werden eben dann doch nicht in den Hintergrund gedrängt, weil die eben zum Beispiel besonderen Bekanntheitsgrad genießen. Ja, die Facebook-App und die Twitter-App müssten auch. Die müssten verschwinden, ganz weit hinten. Die dürfte niemand mehr sehen. So schlimm sind die. Ja. Aber das wird natürlich nicht passieren. Also, das heißt wiederum, die kleineren Programmierer, die kleineren Programmierstudios und die unabhängigen Programmierer, die werden jetzt quasi dazu gezwungen, besser zu programmieren als die Megakonzerne, ja, die können sich dann nach wie vor alles erlauben. Natürlich, wenn mich Google Lügen straft und die auch die großen Apps abwerte deswegen, wunderbar, dann nehme ich alles zurück. Aber das mag ich doch sehr stark zu bezweifeln, dass dann auf einmal Facebook und Twitter und Pokémon Go nicht mehr prominent auftauchen. Gut, genug mit den Apps. Emojis bei Samsung, ja, eventuell, da bin ich mir nicht sicher, bis Android 7.0 müsste es gehen, vielleicht eventuell auch danach noch, das müsst ihr dann auf eurem Samsung-Gerät ausprobieren, aber es gibt ein ganz einfacher, simpler Trick. Ich habe hier ein Video verlinkt, das könnt ihr euch mal angucken. Das geht ganz, ganz einfach. Im Prinzip, Samsung hat ja eine Möglichkeit, um Fonts einzustellen. Ja, und es gibt etliche Emoji-Fonts, ja. Müsst ihr ein bisschen gucken, bis er einen vernünftiger gefunden hat. Ja, das ist also ein normaler Zeichensatz, aber die Emojis entsprechen dann euren Vorlieben. Könnt ihr dann die Version downloaden, die ihr wollt. Beispielsweise eben die iOS-Emojis. Ja, wenn ihr zum Beispiel Bekannte habt, viel mit iOS-Bekannten schreibt, ja, und ihr wollt dann wegen Missverständnissen, ja, auch die gleichen Emojis sehen und verschicken, dann könnt ihr das machen. Ja. Oder ihr wollt den Android-Plop zurückhaben, auch egal wie jetzt das mit Google ausgeht und so. Ja. Oder überhaupt den Android-Plop statt die Geschmackssache für mich grauslichen Emojis von Samsung sehen. Ja. Könnt ihr auch machen, gibt's auch als Font zum Download. Im App Store. Ne? Also einfach in den Play Store gehen, die runterladen und fertig. Ja, somit hat sich das dann. Und dann eben diesen Font einstellen als Systemfont bei Samsung in den Einstellungen. Und schon könnt ihr ganz normal die Emojis so auswählen, als ob die schon immer drin gewesen wären. Das ist schön und das ist eine Sache, die hat hier Samsung auf jeden Fall jetzt Stock Android voraus, denn das kann man so leider nicht machen. Das heißt, dort am Stock Android sind die Blob-Emojis dann endgültig weg, wenn Google das tatsächlich macht. Ja. Also wie gesagt, Link geht auf ein YouTube-Video, das könnt ihr dann mal angucken. Es geht ganz, ganz einfach. Ja. Das Samsung Galaxy S8 Active. Die Gerüchte versprechen ja schon einiges, ja. Das leidige Thema Outdoor-Handy ist dann meistens eben grottig von den technischen Leistungen, von den technischen Daten. Die Leistung ist unglaublich. Ich frage mich immer, wieso das denn der Fall ist. Aber wenn die Gerüchte stimmen, die Leaks, dann kommt endlich vielleicht ein Outdoor-Gerät auf uns zu mit dem Galaxy S8 Active, das endlich mal eine vernünftige Leistung hat, einen vernünftigen Bildschirm und trotzdem Outdoor-fähig ist. Denn es soll ein 5,8 Zoll QHD Super AMOLED Display haben, das shatter-resistant ist, also bruchsicher, was auch immer das dann im Endeffekt heißt. Wir wissen, kein Display ist wirklich bruchsicher, aber vielleicht tut sich da was. Snapdragon 835 Prozessor, also guter Standard. 4 GB Speicher, 64 GB interner Speicher mit MicroSD-Karte zu erweitern, das ist akzeptabel, besonders wenn man es jetzt als Outdoor-Handy sieht. Ja, also da schon, ja, da muss man glaube ich ein bisschen was zurückschicken. 128 GB wäre zwar besser, aber eben für ein Outdoor-Handy super. IP68 und MIL STD 810G Rating, ja, also militärischer Standard 810G, das kümmert sich hauptsächlich um die Festigkeit gegenüber Erschütterungen, ja. 12 Megapixel Dual-Kamera, 8 Megapixel Front-Facing-Kamera, Bluetooth 5.1, NFC und an 4000 Milliampere Akku. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Oder? Wenn es denn stimmt, ja. Vom Aussehen her ist das Gerät jetzt nicht ganz so spektakulär, aber auch nicht schlecht. die Hardware-Knöpfe, es mussten jetzt auch bei der Outdoor-Version weichen, was ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Ob sich das in der Praxis dann eben im Outdoor-Bereich bewährt, weiß ich noch nicht. Ja, Handschuhe an, kalte Finger, Handy nass, mal gucken, wie das dann so wird mit der Benutzung. Aber ja, es ist immerhin schon mal ein Anfang. Ja. Es macht auch einen sehr robuster Eindruck insgesamt. Von daher denke ich, dass es durchaus vielleicht auch bei den Geocachern ankommt. Wenn, ja, wenn, denn der Preis stimmt, ja. Weil ich habe so eine Befürchtung. Ich kann jetzt und will noch nichts darüber sagen, aber wenn ich mir so momentan die Preisverläufe angucke bei Samsung und Co., dann wird es zwar ein schönes Outdoor-Handy sein, aber ein zu teures Outdoor-Handy. Nearby Connections. Kennt ihr die Funktion in eurem Android-Gerät? Die Nearby-Funktion? Wenn nicht, dann geht's euch so wie vielen, denn die Funktion ist im Prinzip durch viele Unzulänglichkeiten, Einschränkungen, absolut in Vergessenheit geraten und nutzt es eigentlich überhaupt irgendetwas? Nee, also ich hab's noch nie gebraucht. Ich habe schon des Öfteren geguckt, ob man da nicht irgendwas Sinnvolles damit machen kann, aber irgendwie, ja, es ist unspektakulär, uninteressant und so weiter. Also es geht einfach nichts. Dabei war die Idee mal ganz, ganz gut. Jetzt ist allerdings eine Neuauflage fällig. Es wurde das Nearby Connections 2.0 angekündigt, ja. Komplett offline, ja. Und mit einer hohen Bandbreite Peer-to-Peer Communication, ja, über oder zu verschiedenen Geräten offline. Das ist meiner Meinung nach eine fantastische Geschichte. Wenn es dann auch wirklich so umgesetzt wird und nicht wieder durch irgendetwas hier eingeschränkt wird. Ja. Zum Beispiel kann man da dann sich verbinden mit Geräten, mit Leuten, die um einen rum sind. Ja, und dort zum Beispiel schnell in Highspeed eben Daten übertragen. Nichts Bluetooth oder sowas, ja, sondern da geht was. Ne? Und zwar unkompliziert über die Nearby-Suchfunktion dann ganz einfach zu machen. Ja, das ist nicht schlecht, vor allem wenn man zum Beispiel auch innerhalb eines, naja, sagen wir mal, man nennt es so schön, geschlossenes System ist. Ja, also das heißt zum Beispiel eine Gruppe von Leuten, die untereinander sich austauschen müssen. Ja, ich weiß, die Frage ist, warum sprechen die Leute nicht miteinander? Ja, aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Es gibt schon Situationen, wo man das eben so macht, sei es jetzt um illegal chatten im Klassenzimmer, ja, oder bei Arbeitsgruppen beispielsweise, wo eben auch nicht nur Sprachinformationen übertragen werden sollen, sondern eben halt vorwiegend zum Beispiel Projektdaten oder Ähnliches, das aber nicht offline über irgendeinen Server laufen soll, ja, oder wo man dann eben auf eine Internetverbindung angewiesen ist, sondern wirklich direkt Gerät zu Gerät, ja, das dann eben senden, übertragen, aber auch nicht wiederum nicht so kompliziert, wie wenn man zum Beispiel Pairing machen muss, wie bei Bluetooth oder ein Wi-Fi Direct Geschichte aufsetzen, wo man sich dann verbinden muss. Das ist alles viel zu kompliziert, ja. Und genau da soll dann eben Nearby Connections reinhauen und Nearby benutzt dann eben Wi-Fi, Bluetooth, LE und Bluetooth Classic. Alles zusammen wird eben genutzt, um dann eben diese Übertragung oder diese Kommunikation unter den Geräten zu ermöglichen. Da bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Ich bin auch der Meinung, dass es also ein Software-Update geben wird für die meisten Geräte, meiner Meinung nach. Also zumindest von den meisten Google-Geräten. Von den anderen kann man das noch nie so sagen. Ja. Das müsste schon auf Betriebssystemebene, denke ich, gehen, integriert werden. Von daher wäre ein System-Update fällig. Ja, trotzdem, sofern die Hersteller des Gerätes das dann auch wollen, wäre das sicherlich sehr unproblematisch umzusetzen. Ja. Wunderbar, da bin ich drauf gespannt, was das bringt. Es wäre auch so für Haus, ja, für im Haus. Ne? Also das finde ich auch nicht schlecht. Wer jetzt zum Beispiel ein zweistöckiges Haus hat, ja, der weiß, ne, entweder runterschreien oder Wechselsprechanlage, ne, alles nicht so optimal. Auf dem Smartphone hier Informationen im Haus, ohne dass man eine Online-Verbindung dafür benötigt, das ist gar nicht so schlecht, finde ich. So, Nextbit Robin Support wird eingestellt. So sieht's aus. Zuerst hieß es sofort, dann wurde aber zumindest nochmal nachgehakt oder nachgelegt von Nextbit, die ja übrigens gekauft wurden von Razer. Ja. Und die haben gesagt, also bis Februar 2018 gibt's wenigstens noch Sicherheitsupdates. Danach ist allerdings Schluss. Sonstige Updates oder sonstigen Support gibt's nicht mehr für das Nextbit Robin. Gut, viele Käufer gibt's vor allem in Deutschland, gibt's hier nicht. Ja, von daher wird sich das, ja, die Entrüstung vielleicht noch in Grenzen halten. Schade ist es natürlich. Aber jetzt sind natürlich alle Augen auf Razer gerichtet. Ich hab's ja schon gesagt, dass Razer da ein Hardcore-Gamer-Phone rausbringen möchte. Da bin ich auch sehr drauf gespannt, was für spezielle Eigenschaften das Gerät haben soll, um sich eben abzusetzen von der Masse an normalen, in Anführungszeichen, Android-Geräten. Ja, mal gespannt. Also, wie gesagt, seit 1. August gibt's keinen Support mehr für das Nextbit Robin Gerät und Sicherheitsupdates gibt's noch bis Februar 2018, dann ist allerdings auch Schluss. Und ja, die Tage des sicheren Benutzen des Gerätes ist dann auch gezählt. Sind dann auch gezählt. So, währenddessen heimst das HTC U11 weitere Belobigungen ein, ja, und bekommt ein Update auf Bluetooth 5.0. Ich habe diese Woche schon wieder mehrere Artikel gelesen, die das HTC U11 bereits loben, oder wiederum loben in den Himmel. Einige sind sehr begeistert, vor allem von den Langzeittests, die jetzt gemacht haben. Sie sind also angetan von einem HTC U11, das meiner Meinung nach ein bisschen wie ein Samsung aussieht. Ja. Zumindest vorne, hinten ist es auch tatsächlich also einzigartig. Das kann man von hinten sofort erkennen, von vorne nicht unbedingt so. Aber die technischen Daten habe ich ja schon mehrfach ebenfalls begeistert verlesen. Ja, das Einzige, was mich eben stört, ist das kleine Display. Aber ansonsten, ja, was schön war jetzt zu sehen, dass HTC eben von der Hardware aktuelle Sachen verbaut hat. Und das zeigt sich jetzt darin, dass man Bluetooth 5.0 einfach nachrüsten kann per Software-Update. Ja, das finde ich ganz, ganz schön. Und ja, alles, was das Bluetooth verbessern könnte, wenn es denn tatsächlich verbessert, ja, ist ja schon mal nicht schlecht. Also ich könnte euch jetzt wieder erzählen, was ich letzte Woche wieder für Erfahrungen gemacht habe mit dem Bluetooth, aber das lassen wir schon, mache ich bald eine Rubrik, ja, wöchentlich, ja. Bluetooth-Ärgernis der Woche. Ja. Und das bringt aber nichts. Das wäre dann wahrscheinlich die größte Kategorie beim Ancaster. Auf jeden Fall wird die Version 4.2 auf 5.0 aktualisiert, was ich eben, wie gesagt, sehr, sehr schön finde. Es wird auch noch weiteres verbessert. Zum Beispiel gibt es jetzt auch einen 1080p 60 Frames pro Sekunde Videomodus. Auch das ist gut, finde ich. Dann die Kamera wird ein bisschen verbessert, softwaremäßig, auch das gut. Und soll auch von der Performance her noch ein paar Verbesserungen geben. Ja. Und das, die Edge-Sense-Funktion soll auch verbessert werden. Die hat ja für Gesprächsstoff gesorgt. Ja, also an den Seiten durch Drücken des Telefons hat man also auch noch eine zusätzliche Funktion. Was kann, warum das die Leute so stört, kann man ja abschalten. Und ja, finde ich eigentlich ganz, ganz okay. Und es tut sich was beim HTC U11. Vielleicht sind die diese Lobhudeleien da ja auch tatsächlich gerechtfertigt. Ich selbst konnte es jetzt noch nicht benutzen, ja, zumindest über längere Zeit. Aber es macht zumindest mal so schon einen guten Eindruck. Und seit das HTC Sense auch schon fast wie Stock Android aussieht, finde ich das eigentlich auch ganz okay. Es stört nicht mehr so, wie früher das war bei HTC. Ja, ja, also Razer macht ja ein Hardcore-Gamer Phone, ja, wie gesagt, aber Red, die Firma Red, ja, bringt mit dem Hydrogen ein Gerät raus. Tja, was soll denn das jetzt eigentlich dann sein? Red ist der Profi-Kamera-Hersteller für Filmkameras. Namhafte Filme werden auch mit Red-Kameras teilweise also aufgezeichnet. Also wenn jemand die Bezeichnung Profi-Equipment verdient hat, dann sicherlich Red. Das macht sich auch in den Preisen bemerkbar. Mein lieber Scholli. Ja. Aber das Red Hydrogen, so heißt das Handy, das bringt irgendwie ein ganz neuer Aspekt für den Kamerahersteller. Denn was könnte denn das hier Interessantes sein? 5,7 Zoll Display, ja, und ein Kopfhöreranschluss das Display, das ist etwas, was ich hier ein bisschen vielleicht raushebt. Ich habe hier auch mal ein Video verlinkt, da durfte ein Glücklicher schon mal zwei Prototypen in den Händen halten, ja, und das mal ausprobieren. Ich darf leider nicht alles zeigen, aber das ist hier so eine Art Holo-Display, also so eine Art holographisches Display. Fragt mich jetzt nicht genau, wie das vonstatten gehen soll, aber ich schätze, das ist einfach 3D ohne Brille. Ja, schätze ich mal, so in der Richtung ungefähr, ja, speziell angepasst eben für die Smartphones. Das ist sicherlich ein Punkt. Dann wird das Teil erweiterbar sein mit Modulen, und da gibt es zumindest mal jetzt für den Prototyp zu sehen, ein Modul, wo da hinten eine Linse dran pappt, ja, und dann sieht das Teil schon wieder richtig gefährlich aus. Ja. Also, ja, ne, es geht. Erwartet jetzt aber nicht, dass das Teil, auch wenn es von einem namhaften Kamerahersteller kommt, dass das irgendwie jetzt besonders in dem Bereich verankert wird. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, soll das dann ein Hardcore-Filmmacher-Handy sein, oder was? Nein, das ist bescheuert. Aber ich denke, dass da das Ausschlaggebende eben dieses holographische Display ist. So nennen die das mal. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, bis ich es auch erstmal gesehen habe. Interessant jedenfalls. Aber es ist wahr, Red macht tatsächlich dieses Hydrogen-Telefon, und da werden wir sicherlich noch ein bisschen was davon hören. Wie gesagt, ich lasse das Video hier verlinkt. Guckt da mal rein, wenn ihr wollt. Ich habe es auch auf im Uncast-Channel habe ich es auch hinzugefügt auf die Discussed-Videos Playlist. Könnt ihr es also auch dort über den Uncast-Channel beziehungsweise über den The Netcast-Channel finden auf YouTube. Yo, Red. Unfassbar, dass wir von denen mal ein Smartphone kriegen. Naja. Owe, owe, owe. Google Pixel 2. Codename Walleye. Hört sich auch wie Wally. auf jeden Fall lässt das nichts nichts Gutes ahnen, im Gegenteil, sogar Schlimmes. Ja, angeblich keinen Kopfhörerausgang, große Bezels oben und unten, ja, wenn ich das richtig sehe, fast größer als beim alten Pixel. Damit vergibt, zumindest beim Walleye, also wie, das ist das kleinere von Google, ja. Das größere, da will ich mich doch bedeckt halten, da gibt's anscheinend noch nicht so die definitiven Sachen, aber hier das Bild, wenn das stimmen sollte, ist das schon eine ziemliche Enttäuschung, meiner Meinung nach. Denn gerade jetzt, wo alle auf möglichst wenig Ränder am Smartphone gehen, vor allem, weil das das Smartphone natürlich auch wesentlich kleiner macht, ja, dann sehe ich hier schwarz. Also wenn das Teil mit 5,2 Zoll Display kommt und es hat solch große Bezels wiederum, ja, dann ist das Telefon auf keinen Fall kleiner als ein 5,5 oder 5,6 Zoll Gerät der Konkurrenz. Ja. Also das, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ja, dass man sowas macht. Ich weiß, vielleicht gibt es technische Probleme, technische Gründe. Irgendwo muss ja auch die Elektronik untergebracht werden. Aber andere Unternehmen können das offenbar auch. Ja, ich gucke mir, wie gesagt, dann nur mal die Geräte von, ich glaube, Sharp hat eins gemacht, komplett ohne Rahmen. Xiaomi war es, glaube ich, hat eins gezeigt. Das Essential, was kommt, und ja gut, die Samsung Galaxy S8 und S8 Plus sind auch ja fast rahmenlos, und das ist das auch, was die Leute wollen, was der Markt will, und wenn da jetzt ein Gerät rauskommt mit solchen Riesenbezels, ich glaube, das ist schlecht. Das hat schon viele Leute beim Google Pixel, beim Original Pixel gestört. Die werden jetzt nicht sehr begeistert sein, dass 2017 immer noch so ein Riesenteil rauskommt. Unnötig Riesenteil, ja. Also ich verstehe das nicht so ganz, aber gut, wenn Google meint, vielleicht sind das ja diese Entscheidungen, die ich im letzten Uncast ja auch kritisiert habe von Google, es geht einfach nichts mehr. Bis die sich da was trauen, was Neues mal umzusetzen, zu probieren, ist es schon wieder vorbei, ja. Und was weiß ich, vielleicht sind da zu viele Leute im Vorstand, die Wurstfinger haben, das Teil sonst nicht halten können, wenn das keine riesigen Bezels hat oder was so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schon ziemlich unverständlich, meiner Meinung nach. Wenn sich das bewahrheitet, dann sehe ich aber für das kleine Google Pixel zumindest mal ziemlich schwarz. Lenovo will Stock Android in neueren Geräten nutzen. Wer hätte das gedacht? Lenovo pfeift jetzt auf die eigenen Anpassungen und bringt die Wipe Pure UI. Und das ist einfach eine unveränderte Android-Oberfläche fertig. Ist das nicht schön? Toll! Damit könnte es vielleicht bald eine Alternative geben zu den Geräten von Google. Ja, aus zwei Gründen. Einmal günstig, sehr günstig ist Lenovo, ganz klar. Ja. Zweitens, man hat eben die gleiche Oberfläche, sieht gleich aus. Drittens lässt das auch zumindest mal hoffen, dass dann Updates schneller erfolgen, weil eben nicht mehr so viel umgekrempelt werden muss. Aber bisher ist nichts bekannt davon, dass es ein direktes Update geben würde. Wäre auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, Lenovo muss da schon das Update anbieten, Update machen, ein klein wenig anpassen. Ja, aber zumindest müssen die nicht alles ummodeln. Und ich denke, das war auch ein Kriterium für das zu machen. Übrigens, warum die das gemacht haben, da gingen umfangreiche Befragen unter Kunden voraus, und die wollten eben Stock Android haben, statt der andere Kram, der vorher Lenovo benutzt hat. Und siehe da, Lenovo hat es dann eben tatsächlich gemacht. Ja. Nicht schlecht. So soll es sein. Übrigens, ja, wenn ihr sagt, Moment, Lenovo, das ist ja Motorola. Ja, Motorola gehört Lenovo, ja, also die Handysparte, aber Lenovo verkauft auch unter eigenem Namen nochmal Smartphones. Ja. die Motorola-Geräte, die Moto-Geräte, die haben ja bereits vorher schon Originaloberfläche quasi von Google eben bekommen, mit nur ganz wenig Änderungen. Ja, also nicht schlecht. Gut, jetzt habe ich aber die News-Themen doch durchgemacht. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich tue noch mehr über Vigandotra schimpfen. Ja, so vielleicht noch bildlich ausmalen, so in Verbindung mit der Überschrift. Ne? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Vigandotra heiße, ne? Wie er sich dann so wie Rumpelstilzen, ne, so in der Mitte auseinanderrobt, weil er jetzt bei Google Plus nicht mehr schafft. Ne? Ja, nee, das habe ich mir dann auch gespart. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Ach Gott, nee, ne? Ja, Entschuldigung, aber sorry. Ne? Deswegen komme ich jetzt halt mal zur App der Woche. Vielleicht kann ich da ja noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Denn ihr werdet jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt sag, okay, das ist ein Anime Roleplay Game von Bandai Namco, dann sagt ihr, jetzt schon wieder, oh nein, nicht schon wieder sowas, Menno. Ja, aber das ist was ganz anderes. Sowas habt ihr nämlich noch nicht gesehen auf einem Smartphone, ja. Und ich muss sagen, ich war von der Grafik beeindruckt. Normalerweise ist ja so bei diesen RPGs, wird auf die Grafik eigentlich kaum Wert gelegt, weil das meiste läuft eben ab nach Schema 0815. Ja. Das heißt, ihr habt eine coole Story, ein paar coole Charakterzeichnungen. Ja, die süßen Charakterzeichnungen werden dann eingeblendet unten als Bild. Ja. Und dann verschwinden die und die Spielfigur, die ihr dann tatsächlich bewegen müsst, das ist dann nur Pixelbrei, ja, die dann über eine pixelige Landschaft gehen. Für Roleplay-Fans ist das nicht weiter tragisch. Ja, die Grafik findet da im Kopf statt, ne, ganz klar. Aber es gibt halt Ausreißer, auch im Roleplay-Game-Genre, die unterscheiden dann halt, oder die trennen dann die Spreu vom Weizen, die Top-Games, die dann eben mit unglaublich fantastischer Grafik kommen. Ich sag da immer mal Final Fantasy. Die neueren Teile, also ab 7, ja, waren das ja immer grafische Meilensteine. Und da haben die sich halt abgehoben von diesen 0815 Pixel-RPGs. Und dieses hier hebt sich genauso ab, wie die Final Fantasy Reihe quasi auf den Konsolen. Das hier auf den Smartphones. Ihr werdet es nicht glauben, was ihr hier für ein Grafikspektakel geboten kriegt. Ja. Die Grafiken kann sich durchaus mit Home-Konsolen messen. Und zwar durchaus. Ja. Spiegelt das auf dem Fernseher mit MHL oder so. Oder mit über einen Chromecast und ihr werdet sehen, Wahnsinn, ja. Die Charaktere sind, so wie man es erwartet von Anime-Geschichten, auch sehr, sehr süß und super toll gezeichnet, äußerst detailreich, ganz hohe Qualität auch bei den Entwürfen, bei der Zeichnung und so. Nur, dass ihr halt eben nicht nur hier so ein buntes Bildchen eingeblendet kriegt, sondern die Charaktere sehen auch super aus in der 3D-Version, die ihr tatsächlich spielt. Und mir ist sofort Final Fantasy eingefallen, als ich das gesehen habe. Und zwar Final Fantasy auf der PS4. Ja, so habe ich das gesehen, sofort dran gedacht. Es ist was anderes wie Final Fantasy, ja. Außer dass es eben ein Rollenspiel ist und die Grafik so wunderhübsch ist, wie man es eben von Square Enix erwarten würde. Die das übrigens in der Qualität noch nicht hinbekommen haben auf einem Smartphone. Ihr betritt also eine Welt, ja, die nur so strotzt vor grafischen Highlights, aber auch die Geschichte ist eigentlich so klassisch, wie für, könnt ihr es sofort sehen an den Zeichnungen, ja, dass das so ein mittelalterliches Steampunk Game ist, ja, wenn man so will. Nicht im dunklen und ja, sagen wir mal, negativen Sinne, sondern in einem schönen, hellen, klaren Stil, ja, das da folgt. Aber es geht eben hier um Blutlinien, um Quests, die ja, dazu führen sollen, eben, dass die Welt nicht dem Untergang geweiht ist, ja, und es gibt Dungeons zu durchsuchen mit Schätzen und Monstern, klar, der Schwierigkeitsgrad geht am Anfang recht sanft los, meiner Meinung nach, wird dann aber auch schnell stärker. Also das Soundtrack, ich würde den ja gern hier spielen, ehrlich, aber dann gibt's wahrscheinlich wieder Probleme. Ja, im, hier seht ihr im Hintergrund mal das Promo-Video laufen, ja, auf der YouTube-Version von der Firma. Und das muss ich schon sagen, das ist absolut fantastisch, was sie da hingebracht haben. Ja. Und ja, das System ist free to play. Das bedeutet halt, ihr könnt das kostenlos spielen, aber ja, Items kaufen, wenn ihr schneller vorankommen wollt, inwieweit dann irgendwann Schluss ist, ohne dass man was kauft, weiß ich nicht, aber erfahrungsgemäß heißt es einfach, man muss länger spielen, mehr anstrengen, viel mehr, als wenn man das dann also wenn man dafür dann In-Game-Items kauft, ja, das für eingefleischte Rollenspieler dürfte das Spiel relativ einfach gehalten sein, ja, das finde ich aber auch gar nicht schwer, weil man kann sofort abschätzen, dass es hier um die Story geht, ja, bei dem Spiel, was ich besonders schön finde auch. Das Spielelement ist natürlich im Mittelpunkt, ganz klar, aber was ich meine ist, ihr habt wie bei Final Fantasy, ja, die ist der Hauptaugenmerk auf der Story. Und nicht etwa auf jetzt das Rumgrinden oder so, oder dass man möglichst lange unnütz irgendwas machen muss, ja? Sondern da will man auch weiter sehen oder weiter die Geschichte vorantreiben und dann eben sehen, wie es weitergeht. Ja? Das arbeitet übrigens mit dem Linear Motion Battle System die Geschichten werden also durch Animationen erzählt, was eben auch sehr, sehr schön ist. Und man bleibt damit eben konsistent in der Welt dieses Spiels. Und damit ist das meiner Meinung nach, ich glaube, ich kann das getrost sagen, das beste Rollenspiel, das es auf Android gibt, das ich jemals gesehen habe. Das hat mir echt die Spucke weggehauen, ja. Und ich fand ja schon das If My Heart Had Wings sehr schön. Das war vor 2-3 Wochen, App der Woche. Aber das hier, das übertrifft technisch alles. Die Story ist natürlich, ja, eine andere Geschichte. Das wird sicherlich die Leute spalten. Ja. Aber ich denke, 4,5 als Bewertung im Play Store ist eigentlich noch zu schlecht. Das Ding hätte eine glatte 5 verdient. Ja, auf jeden Fall. Ja. Irre cool, das Spiel heißt Tales of the Race. Ist unglaublich, ich glaube, ich habe noch nie so lange gebraucht, bis ich den Titel eines Spiels gesagt habe. Tales of the Race heißt das. Ja. Und ist von Bandai Namco, kostenlos als Free-to-Play-Game. Ja. Und damit sind wir am Ende des Uncasts für heute, für diese Woche. Ja, genau. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit The Netcast oben bei YouTube eingeben, dann findet ihr den Netcast-Channel. Dort könnt ihr es ins Diskussionsforum oder zum Beitrag dieses Videos schreiben. Und die Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com, bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Ja, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und natürlich bis nächste Woche. Tschüss!